Erster, wer es sehen will, wird enttäuscht. Schon beim Anblick fällt er zu Boden. Zweiter, niemand ist mutig genug, es zu ärgern. Wer kann sich mir entgegenstellen? Dritter, hat jemand mir zuerst etwas gegeben? Dann muss ich es ihm nicht zurückgeben. Alles unter dem Himmel gehört mir. Vierter, ich muss über seine Glieder sprechen. Ich muss über seine Kraft und seinen schönen Körper sprechen. Fünfter, wer kann seine Kleidung öffnen? Wer kann in seine doppelten Zahnreihen schauen? Sechster, wer kann sein Maul öffnen? Seine Zähne ringsum machen Angst. Siebter, seine Schuppen sind wie starke Schilde. Sie sind fest verschlossen. Achter, eine Schuppe liegt an der anderen. Kein Wind kommt dazwischen. Neunter, jede Schuppe hält an der anderen fest. Sie sind fest verbunden. Zehnter, wenn es niest, leuchtet Licht auf. Seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Elfter, aus seinem Maul kommen Fackeln. Feuerfunken fliegen heraus. Zwölfter, aus seinen Nasenlöchern kommt Dampf. Es ist wie Dampf von einem kochenden Topf. Dreizehntes, sein Atem macht Kohlen heiß. Flammen kommen aus seinem Maul. Vierzehntes, sein Hals ist sehr stark. Angst geht vor ihm her. Fünfzehnter, die Muskeln an seinem Bauch sind fest. Sie sind wie gegossen und bewegen sich nicht. Sechzehntes, sein Herz ist hart wie Stein. Es ist so hart wie ein Mühlstein. Siebzehnter, wenn es sich erhebt, bekommen starke Männer Angst. Sie sind dann sehr verwirrt. Achtzehnter, greift man es mit dem Schwert an, hilft das nicht. Lanze, Pfeil und Rüstung helfen auch nicht. Neunzehnter, es hält Eisen für Stroh. Es hält Bronze für morsches Holz. Zwanzigster, ein Pfeil kann es nicht vertreiben. Schleudersteine werden für es zu Strohhalmen. Einundzwanzigster, Keulen sind für es wie Strohhalme. Es lacht über das Geräusch der Lanze. 22. Unter ihm sind scharfe Spitzen. Es hinterlässt Spuren wie ein Dreschschlitten im Schlamm. 23. Es macht das tiefe Wasser kochen wie einen Topf. Es macht das Wasser wie Salbe. 24. Hinter ihm leuchtet ein Weg auf. Das Wasser sieht aus wie silbernes Haar. 25. Nichts auf der Erde ist wie es. Es wurde gemacht, um sich nie zu fürchten. 26. Es schaut auf alles Große herab. Es ist ein König über alle stolzen Tiere.